So, wir kommen jetzt zum Höhepunkt unserer diesjährigen Weihnachtsfeier. Unsere Praktikantin, das Fräulein Schröder, die nun schon seit 3 Wochen in unserer Behörde ist, hat etwas vorbereitet. Ja, bitte. Also, ich singe jetzt ein Lied. Das ist ein Weihnachtslied, was ich selbst geschrieben habe. Ich spiele auf meiner Blockflöte ein Lied für meine Schildkröte. Ich wollte zwar einen Hund geschenkt, doch da hat Vati eingelenkt. So eine Kröte frisst nicht viel, hält sich lang und ist schön still. Uschi war's, wie ich sie nannte, denn so heißt auch meine Tante. Sie sieht ein bisschen aus wie Oma, die liegt nun schon lang im Koma. Die 100 Jahre, Mann, oh Mann, die sieht man Uschi gar nicht an. Auf ihr mal ausgerutscht. Wer hätte gedacht, dass das so flutscht? Er hat sich nicht viel gebrochen, nur 3 Rippen und den Beckenknochen. Er war stinkig wie noch nie, und gegen die Wand schmiss er dann sie. Da war meine Uschi sauer, vor 4 Wochen da verließ sie mich. Seitdem leb ich in tiefer Trauer, wie sie so schnell weg lief, weiß ich nicht. Trotzdem sitz ich hier und warte, doch ich glaub, sie kommt nie mehr zu mir. Sie schrieb eine Ansichtskarte, dieses blöde egoistische Tier. Sie lebt jetzt auf den Kanaren, ja, sie schreibt auf Gran Canaria, wo Mutti und Vati mal glücklich waren. Doch die Mutti ist ja auch nicht mehr da. Drum, lieber guter Weihnachtsmann, ich wünsch mir doch nur ein wenig Glück. Ich weiß, dass nur du das kannst. Bring mir meine Uschi bald zurück. Bring mir meine Uschi, bring mir meine Uschi, bring mir meine Uschi. Bring mir meine Uschi bald zurück. Bring mir meine Uschi bald zurück.